The motherfucking saga continues. We'll be right back. motherfucking saga continues. We'll be right back. Live Rosenmontagsrave, live aus Oberhausen mit Paul van Dyk. We'll be right back. Fritz Live Rosenmontagsrave live aus Oberhausen mit Paul van Dyk. Thank you. live aus der Turbinenhalle in Oberhausen. Der 1 Live Rosenmontags-Rave mit Paul van Dyk. We'll be right back. Der 1Live Rosenmontagsrave, live aus Oberhausen mit Paul van Dyk.